Also das Thema des diesjährigen Exit-Seminars ist also Aufklärung und Gegenaufklärung. Bis zumindest vor einiger Zeit schienen bei diesem Fall eigentlich bei einem solchen Thema die Fronten ziemlich klar zu sein. Die Sozialkritik jeder Art eigentlich, der Marxismus, aber auch andere Formen, identifizierten sich eigentlich stets mit der Aufklärung und fassten sich im Allgemeinen selber als eine Art von Fortführung oder eine Radikalisierung der bürgerlichen Aufklärung auf oder auch als eine Verwirklichung der Versprechen, die das Bürgertum schließlich nicht habe einlösen können. Das war auch so eine der Standardformeln im traditionellen Marxismus. Im Vergleich dazu erschien ja die Gegenaufklärung im Allgemeinen eben als eine rein reaktionäre Veranstaltung, als eine der möglichen Apologien eben der herrschenden Klassen, weil die herrschenden Klassen, vor allem solange sie eben mit den Kräften des Beharrens identifiziert wurden, schrieb man den herrschenden Klassen eben auch ein Lob der Vergangenheit zu, dass sie eben, weswegen die herrschenden Klassen eben im Grunde immer versuchen würden, die Errungenschaften der Aufklärung rückgängig zu machen oder zumindest ihre Weiterentwicklung zu stoppen. Das war, wie gesagt, so eines der Standardthemen des traditionellen Marxismus, übrigens dessen Geister vermutlich immer noch hier in diesen Räumen wahrscheinlich immer noch umherschwirren, nehme ich an. Oder vielleicht nachts wieder aufwachen werden und mit dem Lehrbuch des Marxismus, Leninismus wahrscheinlich wieder daherkommen werden. Diese als traditionelle Frontenstellung Aufklärung versus, also als fortschrittlich, wie es eben hieß, versus Gegenaufklärung als reaktionär, ist sicherlich in mehrfacher Hinsicht durcheinandergebracht worden, jedenfalls in diesem Zusammenhang würde ich sagen. Einerseits eben, weil die Wertabspaltungskritik eben diesen positiven Bezug auf die Aufklärung in Frage gestellt hat und die Aufklärung eben nicht mehr als der unverzichtbare Bezugspunkt jeder Form sozialer Kritik erscheint. Und weil andererseits auch in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit den 60er Jahren, auch im linken Feld wieder mehr Stimmen erschienen sind, die auch einigen der Strömungen, die der Gegenaufklärung zugerechnet werden, eben eine positive Funktion zuschreiben. Und zwar nämlich vor allem eben der romantischen Tradition. Insofern will ich also jetzt in einem kurzen Vortrag versuchen, da gewissermaßen die Fronten etwas zu verwirren. Das Schema eben Aufklärung, Gegenaufklärung, ich kann jetzt nicht genau sagen, wer auch das Wort Gegenaufklärung erfunden hat, aber es kommt zum Beispiel, spielt es eine wichtige Rolle bei einem der Hauptdenker des konservativen Liberalismus, nämlich eben Isaiah Berlin, der also unter anderem eben die Romantik als eine Form der Gegenaufklärung dargestellt hat, als eine Negation ihrer universalistischen Werte und zum Beispiel sich dafür auch auf extreme Vertreter der Frühromantik wie den Philosophen Hamann bezieht. Die Behauptung aber, dass Romantik eben im Wesentlichen eine Form des Widerstandes gegen die Aufklärung gewesen sei und gegen ihre fortschrittlichen oder demokratischen Elemente, war, wie gesagt, stets auch ein Gemeinplatz des Marxismus gewesen und führte dann eben schließlich auch zu der Behauptung, die Romantik sei sogar ein Wegbereiter des Faschismus gewesen. Diese Behauptung ist also in ihrer Extremform aufgestellt worden von Georg Lukács, zum Beispiel in der Zerstörung der Vernunft in den anderen Werken, wobei wir später sehen werden, Lukács in Wirklichkeit sein Leben lang geschwankt hat und Lukács in anderen Teilen seines langen Lebens im Gegenteil einer Vertreter sogar einer romantischen Kritik des Kapitalismus war. Aber er hat gleichzeitig auch, wie gesagt, in anderen Epochen die Behauptung vertreten, die Romantik sei eben nur eine vorgetäuschte Form der Gesellschaftskritik. In Wirklichkeit sei sie eine extreme Form des Irrationalismus und habe somit auch dem Faschismus den Weg bereitet, wobei in der Zerstörung der Vernunft ja Lukács bereits also diese Art von Ahnengalerie des Horrors bereits eben mit Schelling beginnt, einem der Hauptvertreter eben der deutschen Romantik und Naturphilosophie. Mit oder ohne direkten Bezug auf Lukács glaube ich aber, dass die These von der präfaschistischen Natur der Romantik gerade in Deutschland und gerade, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine ziemliche Verbreitung gefunden hat. Und gerade bei der Suche eben auch nach den Wurzeln auch des sogenannten deutschen Sonderweges, sind dann viele auch eben auch auf die romantische Tradition gekommen, auf Autoren wie Herder oder auf Herder vor allem, den Erfinder des Begriffs des Volksgeistes. Und es wird dann oft, also gerade auch zum Beispiel in Bereichen wie dem der Antideutschen, wird dann auch zum Beispiel an angeblich deutsch-romantische Tradition der westlich-rationalistischen gegenübergestellt und werden eben die Besonderheiten des deutschen Weges zum Kapitalismus auch mit diesen romantischen Wurzeln erklärt und mit ihrem ständigen Bezug auf Begriffe eben wie Volksgeist, Mythos, Boten und so weiter. Andererseits wird dann zwar meistens auch von diesen Kritikern der Romantik wird meistens zugestanden, dass das tatsächlich ein Teil der Romantik eindeutig einen Protest enthielt, auch gegen die sozialen Zustände der Zeit und dass viele romantische Autoren manchmal auch eine Kritik auch geübt haben an den Zuständen ihrer Zeit, die manchmal auch durchaus weit hinausging über das, was zum Beispiel die Theoretiker der Arbeiterbewegung zu sagen hatten. Aber dafür ist dann eben, und auch steht es auch wieder von Lukács selber, der Begriff des romantischen Antikapitalismus geprägt worden. Zum Beispiel bei Lukács und überhaupt im Traditionsmarxismus gibt es eben die Vorstellung, es gäbe einerseits eben die richtige kapitalistische Kritik, die Wurzeln des Kapitalismus freilege, wobei das für den Traditionsmarxismus diese Wurzeln natürlich nicht der Wert, die Ware oder das Geld waren, sondern einfach nur die Besitzverhältnisse und die Klassenstruktur. Aber es war eben auch die Rede von einem romantischen Antikapitalismus, der sich nur an einzelnen Phänomenen, wie zum Beispiel an der Rolle des Geldes im gesellschaftlichen Leben und in den zwischenmenschlichen Beziehungen daran festbeißt. Aber schließlich stets falsche Lösungen vorschlägt, die jedenfalls vorbeigehen an der notwendigen Abschaffung des Kapitalismus. Romantischer Antikapitalismus ist dann auch oft so ein Denunziationsbegriff geworden, der es eben auch ermöglicht hatte, sehr viele unbequeme Ansätze eben abzuqualifizieren, indem man ihnen zwar oft, sagen wir mal, eine subjektive Ehrlichkeit zuschrieb, aber gleichzeitig eben behauptete, dass diese Ansätze nicht oft sogar schädlich oder gefährlich sein, weil sie eben zum Beispiel unter Umständen einfach in Populismus münden könnten oder sogar eben in faschistische Strömung, wobei der Faschismus ja auch, muss man sich stets daran erinnern, am Anfang eine stark antikapitalistische Rhetorik hatte, die sich vor allem oft zum Beispiel gegen das Zinskapital richtete oder eben gegen und überhaupt gegen andere Agenten der Zirkulationssphäre. Diese Kritik oder diese Denunzierung der Romantik eben als einer präfaschistischen Strömung beruht sich eben andererseits meistens klar auf die Aufklärung und denunziert eben die Romantik im Namen der Aufklärung. Das kann man dieses Schema kann man in den Verfallsformen eben dann zum Beispiel auch heute noch bei den Antideutschen beobachten, die sich ja selber als den letzten Wurmfortsatz der Aufklärung stilisieren. Im Rahmen der Wertabspaltungskritik stellt sich natürlich das schon deswegen komplizierter da, weil eben eine Kritik zum Beispiel an gegenaufklärerischen Strömungen kann nicht einfach im Rahmen eines Bezugs auf die Aufklärung und ihren Rationalismus geschehen. Um dieses Problem halt anzugehen, hab ich mich dafür entschieden, mich auf mehrere Bücher von einem der wichtigsten Forscher zu diesem Thema zu beziehen, und zwar von Michael Löwy. Ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist. Einige seiner Bücher sind auch in Deutschland bekannt. Also einige kurze Informationen. Michael Löwy ist 1938 in Brasilien als Sohn dorthin geflohener österreichischer Juden geboren und ist dann später aber nach Frankreich gegangen, hat also eine Karriere am Wissenschaftsforschungszentrum in Paris gemacht und all seine Bücher auf Französisch veröffentlicht. Erst einer sah, er hat angefangen mit einem Buch über den jungen Lukács und hat sich mit Bloch beschäftigt, aber vor allem mit Benjamin. Er ist also einer der international bekanntesten Benjamin-Spezialisten, zum Beispiel in dem Buch hier. Er hat auch viel über die Theologie der Befreiung geschrieben, auch in Brasilien. Aber ein anderes Forschungsgebiet für ihn ist eben die Tradition von dem, was er eben die revolutionäre Romantik nennt. Und die Romantik eben als eine Form der antikapitalistischen Utopie. Und Walter Benjamin ist dann auch für ihn letztlich die wichtigste Verkörperung eben dieser Traditionslinie. Eine Kritik am Kapitalismus, die sich nicht nur aus der Hoffnung auf die Zukunft speist, sondern auch aus der Erinnerung an die Vergangenheit oder an die möglichen oder vor allem an die verschütteten und nicht realisierten Möglichkeiten aus der Vergangenheit. Und deswegen will ich jetzt eine kurze Zusammenfassung einiger seiner Bücher geben, und zwar vor allem von diesem Buch, das auch, weil es nicht auf Deutsch existiert, geschrieben zusammen mit dem anderen, mit Robert Seyre, heißt also Revolte und Melancholie, der Romantismus, die Romantik als Gegenströmung zur Moderne. Das ist ursprünglich 1992 erschienen. Dieses Jahr hat er dann ein anderes Buch, haben die beiden Autoren ein anderes Buch veröffentlicht mit dem Titel Esprit de Feu, also Feuergeiste, worin sie im Grunde im Wesentlichen dieselben Themen behandeln. Es ist eine Sammlung von Aufsätzen, die aber im Grunde auf dieselben Autoren, auf dieselben Strömungen nochmal zurückgehen und das vertiefen. Ein drittes Buch zu demselben Thema werde ich nur weniger eingehend behandeln, weil es nämlich auch auf Deutsch vorliegt. Erlösung und Utopie, jüdischer Messianismus und libertäres Denken, eine Wahlverwandtschaft. Erschien 1997, also in deutscher Übersetzung, beim Karin Kramer Verlag. Wie gesagt, deswegen, weil es auch direkt zugänglich ist, werde ich es etwas kürzer abhandeln. Das Hauptproblem ist natürlich erstmal, wie man überhaupt Romantik definieren kann. Und wie definiert, wie wir sehen werden, die Romantik sehr weit. Also unterstreicht gleich, es handelt sich nicht um eine reine Literaturschule, es ist also nicht nur einfach eine Art von Dichtung oder von Literatur, sondern darauf besteht, Romantik sei eine Form der Weltanschauung, sei letztlich eine Herangehensweise auch an die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und nur darin kann man auch das Gemeinsame der Romantik ausmachen, denn wie gesagt, der Bogen, den er spannt, ist sehr weit, geht also von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu heute und umfasst, wie wir sehen werden, sehr unterschiedliche Autoren und Strömungen, wo es kaum ein Thema gibt, zu dem alle diese Autoren einig wären. Aber Löwy betont trotzdem, dass es eine Art von mehr eine gemeinsame Atmosphäre, eine gemeinsame Haltung gibt, die alle romantischen Autoren auszeichnet. Und dieser allgemeine Zug sieht er eben darin, dass unabhängig, sagen wir jetzt, von der jeweiligen politischen Ausrichtung, wenn man so nach alle romantischen Strömungen hatten auf jeden Fall einen antibürgerlichen und antikapitalistischen Zug, weil sie eben alle die jeweilige soziale Gegenwart kritisierten und das ist der einzige gemeinsame Zug, dass sie diese Kritik stets einen positiven Bezugspunkt in irgendeiner realen oder imaginären Vergangenheit fand. Das ist also der entscheidende Unterschied eben zum Progressismus. So eben, wie man ihn im Positivismus findet oder auch in einem Großteil des Marxismus, nämlich in der Vorstellung, dass nur eine Weiterentwicklung oder eine Überwindung der gegenwärtigen Tendenzen letztlich zu einer besseren Gesellschaft führen könne. Wie gesagt, für den bürgerlichen Fortschrittsglauben und auch für den Marxismus sind wir letztlich bereits vor allem dank Technik und Wissenschaft einigermaßen auf der richtigen Straße. Es geht im Wesentlichen darum, entweder diese Entwicklung einfach nur fortzusetzen, das ist eben der bürgerliche Fortschrittsglaube, oder sie fortzusetzen, aber bei einer gleichzeitigen Umgestaltung der Besitzverhältnisse in der Gesellschaft. Und was eben jede Romantik auszeichnet für Lévy, ist, dass sie eben dass sie auf jeden Fall irgendwo in der Vergangenheit etwas Positives sieht, was als eine Anleitung auch für eine zukünftige Gesellschaft dienen kann. Wie wir dann gleich sehen werden, auch in Einzelheiten, unterscheidet dann auch Lévy zum Beispiel zwischen solchen Romantikern, die einfach nur zum Beispiel einer Vergangenheit nachtrauern, die ja mittlerweile vielleicht unwiederbringbar verloren ist, und anderen, die meinen oder die einfach vorschlagen, zu irgendeiner Vergangenheit, zum Beispiel zum Mittelalter, zurückzukehren. Während die Sympathie von Lévy gehört natürlich ja, aber die linken Strömungen der Romantik, die halt von einzelnen Elementen ausgreifen, erstmal zu einer scharfen Kritik der Gegenwart gelangen und dann einzelne Elemente, wie zum Beispiel die Formen, von gemeinschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln, als eine Anregung benutzen wollen, um etwas Ähnliches in der Zukunft wiederherzustellen. Aber natürlich jetzt nicht einfach zurückzukehren. Lévy betont also erst einmal, dass die Romantik keineswegs eine rein germanische Angelegenheit ist. Sowas wird sie nämlich manchmal in Frankreich aufgefasst, aber sie wird sie auch zum Beispiel in Deutschland eben von Antideutschen oder von anderen ähnlichen Strömungen aufgefasst, als ob die Romantik etwas typisch Deutsches sei, irgendwie eine Art von deutscher Antwort auf die Moderne wäre, die zum Beispiel von der Französischen Revolution verkörpert wird. Also gerade diejenigen Interpreten, die die Romantik für grundsätzlich reaktionär halten, sehen in der Romantik im Allgemeinen eine Art von Antwort oder sogar eine typisch deutsche Antwort auf die demokratischen und egalitären Ideale der Französischen Revolution. Demgegenüber betont Lévy, dass für ihn ist die Romantik etwas, was nicht etwas, was nach der Aufklärung kommt, ist keine Reaktion auf die Aufklärung, ist insofern also keine Gegenaufklärung. Lévy betont, die Romantik sei ungefähr, also eigentlich also gleichzeitig mit dem Kapitalismus entstanden und ungefähr auch gleichzeitig mit der Aufklärung. Das seien also zwei Prozesse, die parallel miteinander einhergingen. Romantische Züge kann man also spätestens für laut Lévy ab der Mitte des 18. Jahrhunderts ausmachen. Und Romantik ist immer ein Protest eben gewesen gegen die Moderne und vor allem gegen diejenigen Phänomene der Moderne, die später unter dem Namen Entfremdung zusammengefasst worden sind. Denn ein anderer Zug, denn jede Romantik ist immer etwas unzufrieden mit der Gegenwart. Daran liegt eben auch ihr kritischer Zug. Und ein anderer Zug, den man gemeinsamer Zug fast aller romantischen Strömungen ist, dass sie eben immer die Bedeutung der Subjektivität bezogen, eben auch das persönlich Erlebten und dass man das, die Romantiker im Allgemeinen im eigenen Inneren eben auch einen Maßstab finden, an dem sich das Bestehende eben als das schlecht Bestehende enthüllt. Und das ist ja zum Beispiel auch der Vorwurf, den dann zum Beispiel Hegel in seinen späteren Werken eben der Romantik macht, dass die Romantik sich eben nicht zu der Sicht des Ganzen aufschwingt und das Persönliche auch nicht dem Ganzen unterordnet, sondern dass die Romantik erstmal einfach von sich ausgeht und vom eigenen Erleben. Aber gerade das führte eben die Romantik oft auch dazu, ein unerbittliches Urteil auszusprechen über die Zustände sich auch die Unmittelbarkeit des Erlebens zum Beispiel nicht ausreden zu lassen durch einen Rekurs auf eine höhere Logik der Geschichte wie bei Hegel oder in einem Großteil des Marxismus. Also wer die Romantik für rein reaktionär hält, der muss dann zum Beispiel schon mal einen sehr eng gefassten Begriff der Romantik haben und zum Beispiel Autoren wie Hölderlin oder Büchner zum Beispiel völlig ausschließen, schon mal vom Kanon der Romantik. Und bekanntlicherweise, diese Autoren waren begeistert von der Französischen Revolution, waren angewidert von den deutschen Zuständen ihrer Zeit und sympathisierten jedenfalls auf mehr oder weniger klare oder konfuse Weise mit revolutionären Bewegungen und Vorstellungen. Romantik ist halt vor allem, sagt Lévy, antibürgerlich. Ist vor allem alle Romantiker waren jedenfalls gegen das aufkommende Bürgertum, gegen die Rolle des Geldes. Nur das führt eben viele Romantiker schließlich dazu, gegen die Romantik dann zu einer Verherrlichung des Mittelalters oder des Feudalwesens als einer Gesellschaft, die angeblich nicht vom Geld, sondern von höheren Werten beherrscht war. Das war typisch vor allem für die Frühromantik. Ich hab, wenn einer reingucken will, übrigens auch heute noch ein paar Bücher mitgebracht von auch gerade von den Begründern der deutschen Romantik, wie zum Beispiel Novalis, Büchner und Hofmannsthal oder Schlegel. Es geht dann auch nicht darum, zu Romantikern wie zum Beispiel Balzac nun demokratische Tugenden zuzuschreiben, wie es hingegen zum Beispiel Lukács tut, der sich dann, weil nun mal zum Beispiel Marx Balzac gelobt hatte, bemühte sich auch Lukács ständig dazu, Lukács bemühte sich dann darum, zum Beispiel Autoren wie Balzac oder Dickens zum Teil ziemlich imaginäre Qualitäten zuzuschreiben und aus ihnen als Vorläufer der Demokratie zu machen. Wobei in Wirklichkeit, sagt er, in Wirklichkeit kam der scharfe Blick, den Balzac zum Beispiel für die Schrecken des neuen Kapitalismus hatte, kam bei ihm gerade aus einer gewissen verklärenden Sicht eben auf die Vergangenheit. Die Revolte, die Romantik ist also laut Loewi koextensiv zum Kapitalismus, ist gleichzeitig entstanden als zwei untereinander unvereinbare Wertesysteme. Wobei die Romantik steht auch Doppelgesicht eben zeigte, wie schon der Buchtitel sagt, eben von Revolte und Melancholie. Einerseits in Melancholie, eigentlich beruht jede Romantik auch auf der Vorstellung davon, einen Verlust erlitten zu haben. Dass es mal irgendetwas Besseres gegeben hatte in der Vergangenheit oder dass das nun dahin sei. Und dass sich die Gegenwart enthüllt, eben ihre Schlechtigkeit eben im Vergleich zu einem mehr oder weniger einem goldenen Zeitalter, das es gegeben hatte. Das ist, wie gesagt, eben der absolute Unterschied zum bürgerlichen Fortschrittsoptimismus, der bürgerliche Fortschrittsoptimismus und die allgemeine die Aufklärung muss eben immer grundsätzlich behaupten, dass es auf jeden Fall immer besser wird und dass die Vergangenheit auf jeden Fall nur voller Schrecken war und dass selbst wenn eben die Gegenwart immer noch unvollkommen ist, sie doch auf jeden Fall schon mal einen Fortschritt darstellt. Also da scheiden sich jedenfalls Romantik und Fortschritt eindeutig. Loewi betont aber, dass die Romantik und Aufklärung für ihn keineswegs unvereinbar sind. Er behauptet, viele Autoren, zum Beispiel Rousseau, kann zum Beispiel in vieler Hinsicht eigentlich gleichzeitig als einer der Hauptfiguren der Aufklärung, aber auch als einer der Begründer der Romantik angesehen werden. Loewi legt natürlich großen Wert darauf, die Kompatibilität von Aufklärung und Romantik hervorzuheben, weil er natürlich als mehr oder weniger Traditionsmarxist hat Loewi natürlich einen weitgehend positiven Begriff von Aufklärung. Die Romantik ist also stets die Erfahrung eines Verlustes der Verbannung und der Heimatlosigkeit. Und insofern ist die Romantik tatsächlich eben eine Reaktion auf den hereinbrechenden Kapitalismus und eben auf das Gefühl, dass die Menschen gewissermaßen letztlich aus ihrer eigenen Gesellschaft ausgetrieben werden von einer fremden Macht. Ein Teil der Romantiker beschränkt sich dann eben letztlich eben auf die reine Nostalgie, während andere, das werden wir auch gleich sehen, hingegen im Gegenteil die Notwendigkeit, auch die Möglichkeit betonen, diese Tendenz wieder umzukehren. Es ist interessant zu sehen, dass, ihr wisst ja vielleicht, dass das Schwarzbuch Kapitalismus sollte eigentlich die Mühle des Teufels heißen. Das wurde nun durch ein juristisches Problem, hat Kurz auf diesen Titel verzichtet. Die Mühle des Teufels ist eine Zeile aus einem Gedicht des englischen romantischen Dichters William Blake, The Dark Satanic Mills, also die Mühlen des Teufels, die das Gesicht Englands verwüstet haben, also eine Kritik der Industrialisierung. Aber Loewi zitiert dann hingegen, ohne jetzt das Buch von Kurz zu kennen, diese unmittelbar darauf folgende Zeile bei Blake, wo Blake nämlich sagt: Aber es geht da jetzt darum, ein neues Jerusalem in Englands grünen Gestaden wieder aufzubauen. So, Blake war eben zum Beispiel, natürlich nahm diese Vorstellung einer Rückkehr zu den verlorenen paradiesischen Zuständen, nahm oft eine religiöse Form an in der Romantik. Aber das sollte nicht davon abhalten zu sehen, auch laut Loewi, welche eine utopische Kraft auch dahinter steckte, eben in dieser Vorstellung, zum Beispiel ein neues Jerusalem zu bauen, das heißt also eine neue Gesellschaft zu bauen, ohne all die Mängel des entstehenden Kapitalismus. Insofern ist die Romantik eben nicht nur eine Denunziation, eine Beschreibung eben der Missstände, die durch den Kapitalismus entstanden sind, sondern auch der Versuch, irgendwo das verlorene Paradies wiederzuentdecken. Einerseits in Kunst und Schönheit, das ist immer, viele Romantiker beschrieben ja eben auch überhaupt die Produktion oder den Genuss von Kunst an sich als eigentlich die Funktion des Menschen überhaupt. Oder in der Liebe, daher kommt ja auch überhaupt der volkstümliche Ausdruck des Wortes romantisch eben gerade auf die Liebe bezogen. Die Liebe eben als eine Erfahrung, die sich eben den Menschen in eine höhere Sphäre bringt, die eben völlig unvereinbar ist, zum Beispiel mit den allgemeinen bürgerlichen Werten von Geld verdienen, Familie, Vaterland und anderem. Die Kindheit, Romantik gehörten auch zu den ersten, der Kindheit einen positiven Wert zuschrieben, eben auch da als eine Alternative zur Traurigkeit des Erwachsenenlebens. Im Exotismus, eben die Romantik als Gegenbild eben zur bürgerlichen Gesellschaft, spielte vor allem bei späteren Romantikern eben die wirkliche oder imaginäre Reise in den Orient oder anderswo eine Rolle. Oder eben auch, und da dem widmet Loewi besondere Aufmerksamkeit, bei einem Teil der Romantiker führte das dann auch zu der Vorstellung von einer wirklichen kollektiven und zukünftigen Verwirklichung einer anderen Form von Gesellschaft. Zu den Zügen der Romantik gehört dann eben der Protest gegen die Entzauberung der Welt, wie es Max Weber später nannte. Das findet man zum Beispiel schon in einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann, Klein Zaches, wo es eben darum geht, dass die ursprünglichen Feengestalten dann von der preußischen Bürokratie verdrängt und abgeschafft werden. Kennt jemand die Erzählung von E.T.A. Hoffmann? Ich glaube, Bob ist doch auch ein großer Leser von E.T.A. Hoffmann, oder? Also hat Klein Zaches, aber Bobby hat mir immer wieder von anderen Hoffmann-Lektüren erzählt. Eine andere zentrale Idee gerade der deutschen Frühromantiker war die Idee, neue Mythen zu schaffen. Also nach der Feststellung, dass das Christentum sich erschöpft hatte, haben Leute wie zum Beispiel Schlegel vorgestellt, noch neue Mythen bewusst zu erschaffen. Wobei diese Mythen erstmal ursprünglich nichts mit einem Nationalmythos zu tun hatten, sondern erstmal eine ursprünglich eine, also erstmal zumindest in der Frühphase auf die allgemeine Menschheitsentwicklung bezogen waren. Diese Mythen sind natürlich, oder diese vorgeschlagenen Mythen, wie man die auch bei Hölderlin findet, bei anderen, sind heute oft von der Sprache her auch schwer zugänglich. Meistens drückt sich in ihnen auch eine besondere Begeisterung für die Antike aus, zum Beispiel in Hölderlins Hyperion. Aber auch hier, was Loewi da vor allem darin sieht, ist eine Form utopischer Energie. In all diesen Mythen drückt sich immer die Vorstellung einer ganz anderen Welt als der entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Welt aus. Eben einer Welt aus Harmonie und Schönheit, wo nicht eben nicht die herausgelöste Wirtschaft, sondern ganz andere Werte, die Grundlage der Gesellschaft abgeben würden. Insofern findet man zum Beispiel bei vielen Romantikern auch Proteste gegen die Quantifizierung und die Mechanisierung der Welt, die zum Beispiel oft weit über das hinausgehen, was man zum Beispiel später im Traditionsmarxismus fand, der eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden hatte, gegen die Quantifizierung und die Mechanisierung, sondern sie eben nur der Kontrolle des Proletariats unterwerfen sollte. Kritik an Staat und Bürokratie findet man bereits eben bei frühromantischen Dichtern wie Novalis, genauso wie viel später zum Beispiel bei dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber in seinem Buch Gemeinschaft von 1919. ist überhaupt hier interessant zu sehen, dass Levy betont also ganz besonders die Existenz einer jüdisch-deutschen Traditionslinie der Romantik, die natürlich im 19. Jahrhundert anfängt mit Autoren wie Heinrich Heine und Moses Hess, aber vor allem in den ersten 2 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine große Verbreitung hatte mit Autoren wie Martin Buber, Gerhard Scholem, Rosenzweig, Gustav Landauer, aber Levy führt darin auch Kafka auf und Gerhard Scholem. Es waren also alles Autoren, die sich mehr oder weniger direkt auf den politischen Anarchismus bezogen. Und das verbanden eben mit der spezifischen Perspektive des jüdischen Messianismus, eben als eine Art von, wie soll man sagen, radikalitätsstiftendem Faktor, wo eben die messianische Idee eben der Ankunft von etwas völlig anderem eben eine utopische Energie erschuf, die eben in der Lage war, eine viel radikalere Vorstellung von Revolution zu hegen, als zum Beispiel es die Sozialdemokratie oder auch der Leninismus der damaligen Zeit hatten. Und es ist auch interessant zu sehen, dass zum Beispiel eben Begriffe wie zum Beispiel Gemeinschaft oder für das Konkrete gegen das Abstrakte eben zum Beispiel auch damals ganz unbefangen auch von Autoren verwendet wurden, wie zum Beispiel eben den jüdischen Religionsphilosophen Rosenzweig und Buber. Ich betone das jetzt eben deswegen, weil vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der Eindruck entstanden ist, dass diese Themen, also grundsätzlich ein Zug zum Faschismus hatten. Aber wie gesagt, sie waren, also es gab auch ganz andere Bezüge auf dieselben Themen. Na gut, ich gehe mal vielleicht ein bisschen schneller voran. Wie gesagt, also die Aufklärung ist eben, nee, die Romantik ist eben für Levy eben keine Gegenaufklärung, weil sie eben gleichzeitig mit der Aufklärung entsteht. Und zwar unabhängig voneinander, sagt er, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, wobei er leider gar nicht auf Italien eingeht, wo es gab es zumindest einen sehr großen Autoren, den Dichter und Philosophen Giacomo Leopardi, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Leopardi war also 1837 gestorben, hat also ein fragmentarisches Werk hinterlassen, das jetzt auch auf Deutsch vorliegt, in dem also das auch eine starke Kritik an der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft und am Fortschrittsdenken enthält. Und zwar übrigens auch ohne die mystischen oder reaktionären Züge, die viele andere Romantik auszeichnet. Und es ist bei Leopardi eine Kritik, die meiner Meinung nach also nicht nur viele Züge von Kierkegaard und Nietzsche, sondern zum Beispiel sogar von der Dialektik der Aufklärung gewissermaßen schon vorformuliert. Ja, es ist schade, also Leopardi gilt heute in Italien als einer der drei oder vier wichtigsten Denker der letzten 200 Jahre. Er ist leider im Ausland bis heute, obwohl er alles übersetzt worden ist, relativ wenig bekannt geblieben. Also ich hoffe, diese Lücke einmal selber füllen zu können. Aber auch Löwy geht daraus nicht ein. Er geht also nur auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien ein. Erwähnt eben, dass in Deutschland aufgrund des Fehlens eines starken Bürgertums die Romantik eben oft ein Bündnis oder ein ideelles Bündnis mit der aristokratisch-feudalen Reaktion einschloss, eben gegen die absolutistische Bürokratie, also gegen den preußischen Staat. Aber es gab, aber trotzdem kann, wie gesagt, also obwohl viele Romantiker waren auch nach einer anfänglichen Begeisterung von der französischen Revolution, haben sich davon abgewandt und andere, zum Beispiel Schlegel selber, sind sich auf der politischen Ebene reaktionär geworden. Aber man kann damit die Romantik nicht hundertprozentig identifizieren, wie zum Beispiel Levy unterstreicht, Walter Herder oder der englische Poet Shelley oder Heinrich Heine oder Victor Hugo waren jedenfalls keine Gegner der Aufklärung oder jedenfalls keine politischen Reaktionäre. Ein bisschen akademisch unterscheiden dann Levy und Seyre zwischen verschiedenen Arten der Romantik. Die eine, ich werde das ein bisschen schneller abhandeln jetzt, die eine die französische Restitutionisten nennen. Also das wäre also ungefähr eine wiederherstellende Romantik. Das war so eine Strömung, die Industrie völlig ablehnte und also von einer reinen Wiederherkehr zum Mittelalter, zu anderen vergangenen Formen träumte. Dann eine konservative Romantik, die zwar gewisse Züge der Moderne akzeptieren wollte, aber gewissermaßen darin nicht weitergehen wollte. Dann gut, streitet auch Löwy nicht ab, dass natürlich ein Teil der Romantik schließlich in den Faschismus gemündet ist, aber er hält das für eher für eine Nebenströmung. Dann die resignierte Romantik, zum Beispiel vor allem in der deutschen Soziologie, bei Autoren wie Tönnies, Simmel und Weber. Gerade Weber hat ja zum Beispiel eine sehr gute Diagnose geliefert, eben der Sinnentleerung und der Entzauberung der Welt, wie er das nannte. Er hat dieses schöne Wort geprägt oder wie er auch sagt, das eiserne Gehäuse der Moderne. Insofern enthält Webers Werk auch eine deutliche Kritik, die eben insofern eine romantische Kritik ist nach Löwys Kriterien, weil sie eben die Moderne misst an den Maßstäben, zum Beispiel vergangener Gesellschaftsform, wo zum Beispiel es einen gewissen Zauber in der Welt gab, oder für Weber waren eben zum Beispiel die Korporation und andere Formen sogenannte organischer Gemeinschaften eben ein positiver Bezugspunkt bei der Kritik der modernen Bürokratie. Nur hielten das zum Beispiel Autoren wie Weber, andererseits hielten die diesen Zug für völlig unaufhaltbar. Insofern nennt Löwy sie eben eine resignierte Form der Romantik. Und dann gibt es die politisch-reformistische Romantik, vor allem den französischen Dichter Lamennais. Und schließlich ist das Hauptinteresse für Löwy in dem Buch die revolutionäre und oder utopische Romantik, die also wirklich für die Vergangenheit hauptsächlich, in Bezug auf die Vergangenheit hauptsächlich die Energien geben soll für eine Verwirklichung eben einer anderen Gesellschaft. Darin sieht er, das wird dann weiter unterschieden in dem Buch. Also einerseits gibt es da eine jakobinisch-demokratische Strömung der Romantik, Beispiele dafür seien eben der bereits erwähnte William Blake und Heinrich Heine. Oder der englische Dichter Shelley. Bei Shelley taucht übrigens zum ersten Mal ein Gedanke auf, der später auch bei Walter Benjamin sehr wichtig wird und den ich auch für eigentlich den wichtigsten halte, nämlich dass es nicht darum geht, irgendwie zu einer reellen Vergangenheit zurückzukehren, sondern darum, die Keime der Vergangenheit, die bis dahin nicht haben aufblühen können, also den positiven Möglichkeiten der Vergangenheit also dazu zu verhelfen, sich zu verwirklichen. Gut, dann geht es da also weiter um eine populistische Romantik bei den russischen Populisten und dem Ökonomisten Sismondi. Dann eine utopisch-humanistisch-sozialistische Romantik wie bei Moses Hess, bekanntlicherweise ursprünglich einer der Anreger von Marx, mit seiner Kritik an dem, was er die moderne Schacherwelt nannte, die schlimmer sei als die antike Sklaverei. Laut Hess würde dann der Kommunismus das Geld abschaffen und eine organische Gemeinschaft wieder einrichten. Gut, bekanntlich hat sich dann später Hess scheint auch das Wort, auch der Erste, das Wort Kommunismus benutzte. Bekanntlich hat sich dann Hess später allerdings davon weitgehend abgewandt, zu einer der Begründer des Zionismus geworden. Und das zeigt eben, wie viele Querverbindungen es auch zwischen allen möglichen Strömungen gab, die oft heute als unvereinbar gelten. Besonders interessant war dann die libertäre Romantik. Also hier spielt eine Schlüsselrolle Gustav Landauer, bekanntlicherweise eben 1919 ermordet bei der Niederschlagung der Räterevolution in München. Landauer hat, der sich selber als Anarchisten betrachtete, hat auch eine interessante Kritik an Marx geleistet. Den nannte er eben, glaube ich, den Sohn der Dampfmaschine. Und er war ein Landauer, sicher der Erste, den Aufbau sozialistischer Gemeinschaften auf dem Lande vorschlug. Sein Freund Buber nannte ihn deswegen auch einen konservativen Revolutionär. Das war so längst bevor der Ausdruck konservative Revolution in den 20er Jahren einen anderen Zug annahm. Und schließlich betonte Löwy, es gäbe auch eine marxistische Romantik. Beispiele dafür wären eben der William Morris, der englische Autor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der direkt von Marx inspiriert dann die Bewegung Arts and Crafts gegründet hatte, die also vor allem eine Wiederbelebung des mittelalterlichen Handwerks und der mittelalterlichen Architektur bei gleichzeitigen sozialistisch-kollektiven Lebensformen vorschlug. Der hatte einen großen Einfluss in England. Und war aber gleichzeitig, wie gesagt, auch in Kontakt mit Marx und Engels. Und zur marxistischen Romantik zählen dann auch laut Lukács, jedenfalls mit seinen ersten Werken, eindeutig natürlich Ernst Bloch, auf den ich noch eingehen wird, aber vermittelt über Bloch dann auch zum Teil Autoren der Frankfurter Schule, vor allem Marcuse. Und so wie ruht also noch der Franzose Henri Lefebvre und der Peruaner Maria Tigui. Also zum Teil sind die Ausführungen von Lévy besonders interessant, geradezu sind weniger bekannte Figuren, aber ich werde jetzt aus Zeitgründen da nicht länger drauf eingehen. Romantik sei dann auch eine der vergessenen Wurzeln von Marx und Engels Denken selber gewesen. Nicht nur in den Frühwerken, wie zum Beispiel in der Geldkritik bei den Manuskripten von 1844 von Marx, sondern auch zum Beispiel, gut, bekanntlicherweise hat sich ja der Marx später am Lebensende sehr für die russische Gemeinschaft interessiert, die Opnitschina. Es gibt ja den berühmten Brief an Vera Sasolitsch, wo er betont, dass diese aus der Vergangenheit herrührende Dorfgemeinde könnte den Ansatzpunkt für eine kommunistische Umgestaltung Russlands bilden, ohne den Umweg über den Kapitalismus gehen zu müssen. Weniger bekannt ist, dass sich Marx und Engels auch für die germanische Mark interessierten, eben gleichfalls als eine Form von kollektivem Gemeindeeigentum im Mittelalter und in der Frühzeit. Also Lévy sieht eben den romantischen Aspekt hier bei Marx und Luxemburg vor allem darin, dass in einer positiven Bewertung von gewissen früheren Lebensformen, die eben auch eine Anregung sein können für den Kommunismus der Zukunft. Rosa Luxemburg interessiert sich zum Beispiel auch für die kommunistischen Urgemeinschaften, von kommunistischer Urgemeinschaft wie die Inkas und eben die germanische Mark. Bemerkenswert bei Rosa Luxemburg sei eben auch die Kritik der kolonialistischen Barbarei. Es gäbe bei Rosa Luxemburg überhaupt keinen Enthusiasmus für die Errungenschaften der Bourgeoisie, wie man sie zum Beispiel im Kommunistischen Manifest findet. Und zwar redet jetzt Lévy natürlich nicht von esoterischem und exoterischem Marx aber es ist ein bisschen das ähnliche Konzept, weil er sieht eben auch bei Marx eben einerseits also wirklich den Strang, der jetzt eben wirklich gewissermaßen den Kommunismus als eine Vollendung des Kapitalismus betrachtet oder als eine positive Aufhebung des Kapitalismus, bei gleichzeitiger Bewahrung all seiner technischen Aspekte. Und eben andererseits sieht er eben einen anderen Aspekt bei Marx, der eben mehr zum Beispiel auch einer Kritik besteht, jetzt eben auch einfach der Entmenschlichung der Gesellschaft und des Arbeiters und den Lévy romantisch nennt. Gut, ich überspringe jetzt vielleicht einige Sachen. Also zum Beispiel also ein längeres Kapitel ist der englischen Romantik gewidmet, erstmal den Poeten zum Anfang des 19. Jahrhunderts wie Coleridge. Die von einer anfänglichen Begeisterung von der französischen Revolution ging sie dann zu einer Glorifizierung der feudalen Vergangenheit über, aber die immer mit einem insofern antibürgerlichen Zug, als dass sie behaupteten, dass die moderne Egoismus und die Habgier seien schlimmer als die feudale Vergangenheit, die wenigstens noch gewisse Form der Brüderlichkeit hatte oder gewisse Form eben des persönlichen Desinteresses. Eine große Rolle spielte dann auch der Kunstkritiker John Ruskin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England, einer der ersten, der eben auch eine ästhetische Kritik des Kapitalismus geleistet hat, der den Kapitalismus eben beschrieben hat als eine Form gewissermaßen der Verhässlichung der Welt. Oder betont hat, dass die moderne Arbeitsteilung eben den Arbeiter nicht nur ökonomisch ausbeutet, sondern eben aus ihm eben auch eine Maschine mache. Wobei dann Raskin zum Beispiel einer der Autoren ist, wo sich dann eben gewissermaßen das Schlechte und das Beste nebeneinander mischen. Also zum Beispiel neben dieser Kritik der Maschinisierung der Welt und des Arbeiters findet man auch das albernste Lob dann der mittelalterlichen Kriege oder der alten hierarchischen und patriarchalischen Gesellschaften. Eine andere Form von Romantik findet dann Löwy einerseits im jungen Lukács, also in der Theorie des Romans vor allem, in dieser eines von Lukács ersten Werken, eines der Werke gesehen wird neben Geschichte und Klassenkampf, das, was von Lukács letztlich bleiben wird, wo er eben vor allem in Bezug auf Dostojewski im Grunde auch das eigene Innenleben in der Literatur eben auch als den Punkt beschreibt, von dem aus auch eine radikale Verurteilung des Kapitalismus als einer seelenlosen Gesellschaft möglich sei. Also es führt ja auch ein direkter Weg von eben diesen Analysen in der Theorie des Romans bis zu Geschichte und Klassenkampf, obwohl die Sprache eine völlig andere ist und obwohl noch in der Theorie des Romans 1916 erschienen ist, keine Rede ist zum Beispiel von Klassenkampf oder von Proletariat, aber so die ethische Auflehnung eben gegen den Kapitalismus und deswegen auch die Möglichkeit, die Warenstruktur zu beschreiben, nicht nur als eine Form der ökonomischen Ausbeutung, sondern eben auch als eine Verwüstung der Welt. Das kam bei Lukács eben ursprünglich aus diesem ethischen Impuls, den er vor allem in der Literatur und in der russischen Literatur fand. Im Grunde ging es immer letzt um die Entzauberung der Welt. Es gibt noch eine andere Form oder vielleicht eine der wichtigsten Formen des modernen Wiederauflebens der Romantik, sieht Löwy dann im Surrealismus. Der Surrealismus bezog sich auch ausdrücklich zum Beispiel auf die deutsche Frühromantik. Da ist natürlich hat natürlich viele klassische romantische Themen wiederentdeckt, die Bedeutung der Natur, die Bedeutung der Liebe, die Bedeutung der eigenen Subjektivität, auch als absoluter Maßstab und deswegen auch die Weigerung, die eigene Subjektivität zum Beispiel zermalmen zu lassen, zum Beispiel von Mechanismen wie der Arbeit im Krieg oder der Familie oder dem Vaterlandsdienst. Ich überspringe es noch einige. Es ist ja ziemlich enzyklopädisch, das Buch von Löwy. Also es geht dann auch bis zur Theologie der Befreiung, bis zu angeblich utopischen Elementen in der heutigen Massenkultur, wie zum Beispiel Frederick Jameson ausmacht, oder auch zu einer in Deutschland, glaube ich, kaum bekannten, aber in Frankreich sehr bekannten, kuriosen Figur von Charles Péguy, gleichzeitig Anarchist und Christ am Anfang des 20. Jahrhunderts, der also schärfste Kritik an seiner Zeit und am Fortschritt übte im Namen christlicher Werte, im Namen christlicher Werte, die dann halt gleichzeitig so übersteigert waren, dass sie natürlich auch im völligen Gegensatz zur offiziellen Kirche gerieten. Aber das zeigt, wie auch hier wie in allen anderen Fällen, dass man auch manchmal aufgrund von falschen Maßstäben manchmal auch zu richtigen Urteilen gelangen kann. Vor allem, wenn sie nämlich einen absoluten Maßstab darstellen, der es dem Individuum auch überhaupt erstmal ermöglicht, das Schlechte als das Schlechte zu erkennen. Übrigens tritt dann bei diesem Autor, der 1916 im Krieg gefallen ist, Charles Péguy, war auch Gegenstand von Benjamins Bewunderung, weil er auch einer der ersten war, Péguy, der also zum Beispiel an der linearen und an der abstrakten Zeit eine Kritik übte. Gut, extrem romantisch, und zwar, zwar in der, wirklich in der Form einer Idealisierung der Vergangenheit, war auch Ernst Bloch in der ersten Fassung seines ersten Werks Geist der Utopie, wo er der modernen Zivilisation vorwirft, den Pyramidenbau zu erneuern statt den Kathedralenbau. Und dieses Geist der Utopie war also eine Verbindung von Themen des reaktionären Kulturpessimismus mit einer optimistischen revolutionären Perspektive. Ich weiß nicht, ob das Buch gelesen hat. Also schwer zu anregen, das aber von sprachlich schon schwer zu verdauendes Buch. Das aber endet dann mit einem Kapitel, das hieß, glaube ich, Karl Marx, der Tod und die Apokalypse. Das hat aus seinem Buch weitgehend umgeschrieben in einer Fassung von 1923, Ernst Bloch, nachdem er sich also zum Marxismus bekehrt hatte, wie man es dann damals nannte, so mit religiöser Sprache nannte, wo jetzt das typisch für das Mittelalter waren dann jetzt nicht mehr so sehr die Feudalschlösser, sondern der Bauernkrieg. Und in der Tat hat ja dann Ernst Bloch auch sein zweites wichtiges Buch über Thomas Münzer geschrieben. Und Bloch betonte auch später immer wieder eben die Bedeutung der Imagination, die Bedeutung der Vorstellung, die Bedeutung der Einbildungskraft, der Mythen, der Traditionen und bedauerte es eben, dass der Kommunismus das den Nazis überlassen hatte, zum Beispiel in seinem Buch Erbschaft in dieser Zeit. Und schließlich also fasst Le Wiesbach sein Buch zusammen, ein Wortspiel im Französischen, par un retour au passé, par un détour par le passé. Das heißt also nicht eine Rückkehr zur Vergangenheit, sondern ein Umweg über die Vergangenheit. Weil ohne Nostalgie der Vergangenheit kann es auch keine utopischen Zukunftsträume geben. Die Schlüsselrolle aber in Lewis' Konstruktion spielt dann auf jeden Fall Walter Benjamin. Walter Benjamin ist eben die Verbindung der Tradition der deutschen Frühromantik. Das war auch Gegenstand von einigen von Benjamins ersten Werken. Und zum Beispiel der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik war seine Doktorarbeit. Und das hatte dann, Benjamin hat dann eben darauf seine ganz persönliche Mischung aus der deutschen Romantik, dem Marxismus und dem jüdischen Messianismus geschaffen und ist dann eben auch zu der sicher wichtigsten Fortschrittskritik seiner Zeit gelangt, die eben, wobei die Wichtigkeit gerade von Walter Benjamin natürlich auch darin liegt, dass er einerseits eben, geht es bei ihm absolut nicht darum, irgendeine Form jetzt der Vergangenheit einfach zurückkehren zu wollen oder glorifizieren zu wollen, sondern, wie er eben sagt, im Grunde eben letztlich die Erinnerung an die Opfer zu bewahren und das all die verschütteten Möglichkeiten wieder aufzugreifen und auch in den Spuren materiell wiederzufinden, auch sein ganzes riesiges Passagenwerk über Paris, das geht ja immer nur darum, so in den Schriften, in den Bauwerken, immer all das, was zum Beispiel so als Möglichkeit existiert hatte, aber immer sich aber nie hat verwirklichen können, einfach dessen Gedächtnis von all dem aufzubewahren, auch zum Beispiel das Gedächtnis der Utopisten oder eben das Gedächtnis von Fourier, der französischen Frühsozialisten, und eben zu vermeiden, dass die Sieger der Geschichte auch letztlich auch die ganze Vergangenheit beherrschen können. Und im Gegensatz aber zu seinem Freund Ernst Bloch ist eben das Entscheidende auch bei Benjamin, dass es ist eben kein Benjamin wollte den Pessimismus organisieren, wie er sagte. Es gibt während Ernst Bloch ging es ja im Grunde immer um den Glauben an eine gloriose Zukunft, die uns bevorsteht, auch wenn sie sich aus der Vergangenheit speist. Das führt dann auch bei Bloch dazu, dass er zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und Auschwitz bei ihm kaum ein Thema spielen, weil sie eben diesen ständigen Zug zur Verwirklichung der Utopie letztlich gestört hätten. Das ist hingegen bei Benjamin ganz anders. Bei Benjamin besteht die Utopie letztlich einfach nur darum, die Katastrophe noch abwenden zu können. Oder Benjamin eben die Art von Prophet, der sagt, das Schlimmste wird kommen, es sei denn, man würde. Und das macht sicher auch Benjamins Aktualität aus, heute denn je. Ich finde es auch persönlich, also letztlich schade gefunden, dass im Grunde Benjamin letztlich nie einen, bis jetzt irgendwie in die Wertabspaltungskritik eigentlich gewissermaßen nie Eingang gefunden hat, irgendwie. Während Adorno ja bekanntlicherweise eine große Rolle spielt für die Erarbeitung der Wertkritik in all ihren Phasen, ist Benjamin sicher auch schon durch die oft schwer verständliche Sprache, die er benutzt, und eben durch diese heterogenen Theoriequellen immer weitgehend, hat bis jetzt, glaube ich, nie Gegenstand zum Beispiel im Rahmen der Wertkritik einer eingehenden Auseinandersetzung gewesen. Und was also, könntest du mal sagen, was du da jetzt an dem Benjamin bemerkenswert? Also erstens bemerkenswert, vor allem bei Benjamin, dass er eben die Geschichte wirklich als eine Folge von Katastrophen auffasst und dass es im Wesentlichen eben darum geht, gewissermaßen dem Rad ins gewissermaßen dem Fahrzeug ins Rad zu greifen, es zum Stehen zu bringen. Das ist da also das ist im und das und das und das ist im Wesentlichen, dass der Kapitalismus eben im Wesentlichen eine Katastrophe ist und es auch von Anfang an gewesen ist. Und dass das Gegenbild aber zum Kapitalismus eben nicht, eben jetzt nicht nur in einer Art Gebrauch der Produktivkräfte besteht, sondern eben auch in allen Vorstellungen von einem ganz anderen Leben, wie sie eben zum Beispiel in einer ganzen Reihe eben von literarischen Zeugnissen, von Mieten, von Erzählungen, von Lebensbruchstücken eben von der Menschheit immer angesammelt worden sind und dass darin eine Art von utopischer Energie besteht, die ihre Verwirklichung harrt. Das ist meiner Meinung nach eigentlich der entscheidende Gesichtspunkt bei Benjamin. Aber ich wollte eigentlich immer aufhören, eben auch mit ein paar Bemerkungen, also erstmal auch schon natürlich auch einigen kritischen Bemerkungen zum Buch von Lévy, das ist natürlich sehr anregend, ist auch einfach durch die große Bandbreite und durch die vielen Autoren, die das Buch behandelt. Sicher ist das Hauptproblem bei Lévy, dass er eben im Grunde letztlich offenbar der Meinung ist, dass jede Art von Kritik am Kapitalismus erstmal grundsätzlich schon mal positiv sei und dass auch überhaupt nicht unterschieden wird, zum Beispiel zwischen einer Kritik an einer Zirkulation an der Produktion. Die Worte kommen also überhaupt nicht vor. Und was natürlich schon relativ erstaunlich ist bei jemandem, der doch an sich also eine solide marxistische Kultur hat. Es scheint also erstmal zwischen der Kritik eben einfach nur am reinen Zirkulationsagenten und einer reinen Kritik an eben am Geld und an der Herrschaft des Geldes, einer moralischen Kritik des Geldes im menschlichen Leben und andererseits eben ein Versuch, die Produktionsverhältnisse zu durchdringen oder zum Warenfetischismus vorzudringen, wird bei Lévy also praktisch überhaupt nicht unterschieden. Und das ist, glaube ich, würde ich auch sagen, hängt bei ihm auch zusammen, wie bei vielen anderen, mit einer politischen Perspektive, die erstmal meint, dass erstmal grundsätzlich jede Form von Protest an sich erstmal schon mal positiv ist. Und dagegen polemisiere ich eben auch immer wieder. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Es gibt eben auch Formen natürlich von Kritik am Bestehenden, die im Namen von noch Schlechterem geäußert werden. Also zum Beispiel im Namen der Nation oder im Namen des Volkes oder eben einfach im Sinne der reinen Spekulantenhetze. Insofern ist es auch nicht, um nochmal eben auf Lévy zurückzukommen, der ist immer ein Mitglied der trotzkistischen Ligue Communiste Révolutionnaire in Frankreich gewesen und die betreiben im Grunde auch bis heute so eine Art von Volksfrontpolitik, dass linke Politik im Grunde darin besteht, erstmal einfach alle Unzufriedenen irgendwie zusammenzubringen und dann zum gemeinsamen Ansturm auf den Kapitalismus zu bewegen. Diese Leute versuchten sich dann zum Beispiel unbedingt, selbst noch nach dem Aufstand in den Banlieues 2005 in Paris, daraus noch irgendeine Form von Klassenkampf sich daraus zurechtzudichten. Und auf einer ganz anderen Ebene findet sich das dann eben auch in der Theorie wieder, wenn letztlich im Grunde erstmal jede Form von Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft schon mal als ein positiver Ausgangspunkt angesehen wird. Also das führt natürlich dann leicht auch zu einer, also im besten Fall zur Naivität oder auch einfach zu einer Unterschätzung eben der Gefahr, die natürlich sehr populistische Tendenzen mit sich bringen. Und das kann sicher auch bei manchen dieser romantischen Autoren der Fall sein. Obwohl Levy halt immer wieder, der eben auch betont, dass Romantik also keineswegs ein irgendwie, auch die deutsche Romantik keineswegs eine besondere Nähe zum Antisemitismus aufweist. Er betont ja, wie gesagt, hat ein ganzes Buch geschrieben eben über die jüdische Romantik. Und er betont, dass selbst zum Beispiel eher konservative Romantiker, wie der gerade erwähnte Charles Péguy, oft ausdrücklich gegen die antisemitistischen Strömungen in ihrer Zeit aufgetreten sind. Insofern muss da so sicher viel mehr als wie es tut unterschieden werden, auch zwischen der Pertinenz der Kritiken, die verschiedenen Romantiker geäußert haben. Aber andererseits ist doch ein entscheidender Gesichtspunkt, würde ich sagen, dass die Romantik oder das, was hier eben als Romantik zusammengefasst wird, so heterogen es auch ist, jedenfalls immer die Bilder eben von etwas Besserem hatten und dass das eine entscheidende Energie auch für jede soziale Emanzipation ist, dass die Romantik denkt ja auch weitgehend eben in Bildern, ist auch da, wo sie literarisch ist. Und insofern also auch eine meistens eine auch konkrete Vorstellung noch davon vermittelt, was eben ein menschenwürdiges Leben sein kann. Und das lässt mich eben auch zum Beispiel dann denken, während ja, gerade im Traditionsmarxismus die Vorstellung, wofür man sich überhaupt einsetzen sollte, wozu überhaupt noch die Revolution dienen sollte, diese Vorstellung waren ja oft erbärmlich. Im Schwarzbuch zum Beispiel heißt es doch, dass die Vorstellung, wie heißt das von dem Autor, der russische Autor, der eben, glaube ich, Was tun geschrieben hatte, Tschermitschinski, sagte, diese Vorstellung davon, wie das Leben der Zukunft aussehen sollte, sehen ungefähr so aus, wie der heutigen Zustand einer Betriebskantine einer deutschen Fabrik. Für den Leninismus und die Sozialdemokratie bestand eben letztlich die Revolution eben nur aus der Entwicklung der Produktivkräfte und darin und aus einer möglichst effizienten Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigen. Und gegen diesen Hauptstrom behält natürlich die Romantik letztlich ihre Rechtfertigung eben als ein enormes Reservoir eben von Ideen, von bunten und lebendigen Ideen, warum man auch eigentlich überhaupt den Kapitalismus überwinden soll. Man soll ihn ja nicht nur überwinden, weil er Hunger und Elend verursacht, sondern eben auch, weil eben das die menschliche Gesellschaft eben noch ganz andere Möglichkeiten beinhaltet und die Konkretheit vieler oder die Lebendigkeit in der Bilder der Romantik kam eben auch meist daher, dass sie eben auch gespeist war von einer realen oder imaginären Erinnerung an vergangene Zustände. Und insofern ist also auch die romantische oder das, was eben was der romantische Antikapitalismus oder die romantischen Revolutionäre hatten, eben auch konnten sich eben auch etwas berufen, was eben nicht nur abstrakt ausgedacht war, oder nicht nur einfach eine reine Verlängerung der kapitalistischen Zustände mit anderen Besitzverhältnissen war, sondern die Romantiker konnten eben auch weitgehend schöpfen aus dem, was auch tatsächlich schon vorhanden gewesen war und insofern also auch wiederhergestellt werden kann, zum Beispiel Gemeineigentum an Produktionsmitteln in ländlichen Gesellschaften, also wie zum Beispiel eben in der russischen Gemeinde, auf die sich Marx bezog. Und insofern würde ich auch, dass ich sage, dass Levy recht gibt, dass Benjamin tatsächlich eine Schlüsselstellung einnimmt eben in die Projekt einer revolutionären Romantik, weil es eben, wie gesagt, bei Benjamin ist natürlich keine Sehnsucht mehr vorhanden, keine Nostalgie nach irgendeiner nach dem Mittelalter oder einer anderen Gesellschaft mit all ihren Nachteilen, mit all ihren Hierarchien, die tatsächlich existiert hat. Es geht eben eher darum, wie schon Marx sagte, dass die Menschheit immer den Traum von einer Sache gehabt hat. Es geht jetzt nur noch darum, ihn zu verwirklichen, dass dieser Traum eben immer existiert hat in fragmentarischer Form und dass dass die ganze Überlieferung eben an Literatur, an Mythen, an Religion und anderem natürlich nie letztlich wörtlich zu nehmen ist, aber immer im Grunde ein Ausdruck gewesen ist davon, dass die Menschheit immer, dass sie daran geglaubt hat, dass auch etwas ganz anderes geschehen könne. Und dass insofern eben, dieser Konflikt hat sich natürlich zugespitzt durch die kapitalistischen Zustände, haben sich und sind natürlich andererseits ist eben auch die Sehnsucht nach dem ganz anderen auch viel stärker geworden. Und dass die romantische Linie ist eben letztlich stets eine Aufrechterhaltung hat sich einer Aufrechterhaltung dieses Potenzials gewidmet. Und das ist, wie gesagt, etwas, das kann man natürlich nicht bei allen einzelnen Autoren oder Strömungen feststellen. Also natürlich kann man leicht darauf hinweisen, dass dieser oder jener romantische Autor den größten Blödsinn gesagt hat. Aber es geht eben, jedenfalls jemand will wiederum, dass sich aus der Romantik als einem Gesamtphänomen in 250 Jahren, dass das Gesamtphänomen eben eine utopische Energie enthält, ohne die ein positives Emanzipationsprojekt heute eigentlich auch heute nicht durchführbar ist. Ja, ich habe sicher länger geredet als gedacht. Und ja, ich würde sicher sagen, es soll eher zur Debatte übergehen.